Deutschland, mein Land, wo Helden dich lieben, wie schwingst du empor so mächtig und kühn? Die Helden im Kampfe sind Brüder geblieben, der Bund mit dem Volke des Deutschlands soll blühen. Um unsere Heimat in allen Zeiten schützet das Erbe der Väter als Sand. Fällt uns der Feind in das Land, schließt die Reihen, haltet der roten Reaktion ewig stand. Um unsere Heimat in allen Zeiten schützet das Erbe der Väter als Sand. Fällt uns der Feind in das Land, schließt die Reihen, haltet der roten Reaktion ewig stand. Die Sonne von Deutschland soll uns scheinen und strahlend erleuchten auf unseren Pfad. Die Fackel der Freiheit, sie wird uns vereinen, begeisternd zum Kampfe zur friedlichen Tat. Um unsere Heimat in allen Zeiten schützet das Erbe der Väter allsamt. Fällt uns der Feind in das Land, schließt die Reihen, haltet der roten Reaktion ewig stand. Um unsere Heimat in allen Zeiten schützet das Erbe der Väter allsamt. Fällt uns der Feind in das Land, schließt die Reihen, haltet der roten Reaktion ewig stand. Die Wälder, sie sollen erblühen, für dich unsere Heimat, da halten wir wach. Und stärker und mächtig ist im Herz unser Glühen, denn kräftig und ewig war die Liebe entfacht. Um unsere Heimat in allen Zeiten schützet das Erbe der Väter allsamt. Fällt uns der Feind in das Land, schließt die Reihen, haltet der roten Reaktion ewig stand. Um unsere Heimat in allen Zeiten schützet das Erbe der Väter allsamt. Fällt uns der Feind in das Land, schließt die Reihen, haltet der roten Reaktion ewig stand.